Abschnitt 21 aus Die Lieder der Bilitis von Pierre Louys, übersetzt von Franz Wagenhofen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Mond mit den blauen Augen. Zur Nachtzeit verwechselt man die Haare der Frauen mit den Zweigen der Weidenbäume. Ich wanderte am Flussufer dahin. Plötzlich hörte ich singen. Nun erst erkannte ich, dass junge Mädchen da seien. Ich sagte ihnen: Was singet ihr? Sie antworteten: Wir besingen jene, die wiederkehren. Die eine erwartete ihren Vater, die andere ihren Bruder. Aber diejenige, die ihren Verlobten erwartete, war die ungeduldigste. Sie hatte Kränze und Blumengewinde für sie geflochten, Palmzweige von den Palmbäumen geschnitten und Lotusblumen aus dem Wasser geholt. Sie hielten sich umhalst und sangen, eine nach der andern. Ich schritt traurig und einsam am Flusse dahin, aber als ich um mich blickte, sah ich, dass hinter den großen Bäumen der Mond mit den großen Augen mich zurückgeleitete. Ende von Abschnitt 21.